Zum 20. Jahrestag der Veröffentlichung des klassischen Werkes des Genossen Kim Jong-il für eine Wende bei der Landespflege gab es am 22. August im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang einen nationalen wissenschaftlich-technischen Kongress der Branche Landespflege und Umweltschutz. Die Mitarbeiter, Wissenschaftler, Techniker und Lehrer der Branche nahmen daran teil. Nach der Eröffnungsansprache wurden mehr als 40 Forschungsabhandlungen veröffentlicht. Themen waren die wissenschaftlich-technischen Fragen für die Erneuerung von Waldbau und Bodenschutz, für die Verwissenschaftlichung und Modernisierung des Straßen- und Flussbaus und für die Verbesserung des Umwelt- und Naturschutzes. Auf dem Kongress wurden den Teilnehmern die Urkunden und die entsprechenden Preise verliehen.